السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم شيخنا، أعتذر إليكم يا شيخ على التأخير، سامحونا الله يحفظكم. من معي؟ محمد فاضل. هذا رقم آخر. أنا نحن نتصل من الكمبيوتر يا شيخ. حياكم الله. الله يبارك فيكم شيخنا، تفضلوا إن شاء الله. من الحضور اللي معك؟ الحضور أغلبهم شباب وأولاد بين 10 و18. العدد؟ ما يقارب 40. الحمد لله. بأي لغة؟ نعم عفو الله عنك؟ بأي لغة؟ أنا أترجم لهم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، مرحبا بأبناء الإسلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، الشيخ محمد بن رمضان الهاجري من قران بفاغن بقان دمت عندما الله تعالى لوبت ونثين لوبن هاي في البروفيت صلى الله عليه وسلم بان زغت الشيخ زايت فيلكم يكن دفهم إسلام. نعم، حياكم الله في بيت الله، المذاكرة في أمر الله. Der Sheikh sagt, möge Allah euch grüßen in diesem Haus von Allah, in dem wir uns zusammengefunden haben, um über die Religion von Allah zu reden. كنا صغارا في سنكم. عفو الله عنك. كنا صغار في سنكم. Der Sheikh sagt, wir waren einmal genauso jung wie ihr. وتعلمنا. Und wir haben gelernt. ومع الأيام كبرنا. Und nach und nach sind wir älter geworden. Und der Prophet hat gesagt, die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran lernen und den anderen beibringen. Der Sheikh sagt, seid willkommen, ihr Schüler. Meine lieben Kinder. Der Sheikh sagt, mein Ratschlag an euch ist, der Ratschlag vom Propheten sallallahu alaihi wasallam für seinen Cousin. Und dieser Cousin war damals noch ein Junge, genauso alt wie ihr. Er sagte zu ihm, O Junge, fürchte Allah. Fürchte Allah, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren. Wenn du um etwas bittest, dann bitte Allah. Und wenn du jemanden um Unterstützung bittest, dann bitte Allah darum. Der Sheikh sagt, denn wenn alle Leute sich vereinigen, sich auf eine Sache vereinigen, um dir zu nützen, da könnten sie es nicht, wenn Allah es nicht wollte. Und wenn sie sich zusammentun würden, um dir zu schaden, könnten sie das nicht tun. Naam. Und so hat der Prophet ihm Überzeugung beigebracht und den richtigen Glauben beigebracht. Wenn wir die Aqidah lernen, wenn wir unseren Glauben lernen, das zu lernen, das ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Gewaltiges. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به في البداية. عفو الله عنك. اعتنى به من بداية وصيته. Und darum hat der Prophet صلى الله عليه وسلم damit angefangen an diesem mit diesem Ratschlag mit dieser Aqida angefangen. وهذا هو. Und das ist. التأصيل. Das ist das Fundament. Das ist die Grundlage. Das Fundament ist die Aqida, der richtige Glaube. الذين يؤصلون الشباب على غير العقيدة تأصيلهم غير صحيح. Diejenigen, die mit was anderen anfangen, wenn sie mit den jungen Leuten reden, die beginnen einen Fehler. Der Weg des Propheten, der Salafi-Weg, ist, dass man mit dem Glauben anfängt, mit der Aqida. Auf Allah an. Und der Prophet sagte zu einem kleinen Mädchen, قال لها أين الله؟ أزكت تويا فويس الله. قالت في السماء. أزكت über dem Himmel. قال من أنا؟ أزكت und wer bin ich؟ قالت رسول الله. أزكت du bist der Gesandte von Allah. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. Da sagte der Prophet zum Herrn dieser Magd, dieser Arme, sagte, lass sie frei, sie ist eine Gläubige. Und das sind Fragen zur Aqida, zum Glauben, die der Prophet ihr gestellt hat, um ihr das beizubringen. Und heute sagt man, sag nicht, wo ist Allah? Und aber der Prophet hat sie gefragt, wo ist Allah? Auf wen sollen wir jetzt hören? Auf jeden Fall müssen wir auf den Prophet hören. So hat der Prophet den Kindern, den Kleinen, die Aqida beigebracht, den Glauben beigebracht. Für die Jungen und die Mädchen. Er hat mit ihnen genauso gesprochen, wie er mit den Erwachsenen gesprochen hat. Weil mit der Religion des Islam alle angesprochen werden, die Jüngeren und die Älteren. Sie alle zusammen werden angesprochen. Die Männer und die Frauen, die Älteren und die Jüngeren. Mit Ausnahme einiger detaillierten Regeln, die nur für einige gelten. Ich rate euch, den Koran zu lernen. Und wenn ihr den Koran lernt, werdet ihr dadurch auch die arabische Sprache beherrschen. So werdet ihr beides lernen. Und lernt die Ahadith vom Prophet wie die 40, die Nawawi gesammelt hat. Oder das Buch Umdat al-Ahkam. Lernt die Adhkar, die Ad'iyah, die man morgens und abends sagt. In den Angelegenheiten vom Leben, vom Alltag. Was man sagen muss, wenn man isst und trinkt und sich anzieht und wenn man reist und wenn man zu Hause ist. Und betet immer die Gebete mit der Gemeinschaft in der Moschee. Auf Allah Ank. Und bleibt von den verbotenen Dingen weg. Damit eure Herzen von den schlechten Dingen geschützt werden. Der sagt uns, Allah möge euch grüßen, das war ein kleiner Ratschlag an mich und an euch. Der Schiff sagt, gehorcht euren Eltern. Und respektiert die Älteren und die Gelehrten. Und behandelt niemanden schlecht. Das ist halt ein Muslim, der muss seine islamische Identität bewahren. Und er soll niemanden anderen nachahmen. Wer anderen nachahmt, ist immer der Schwächere. Wenn er diejenigen nachahmt, die nicht den Fundamenten der Religion folgen. Aber wer den Fundamenten folgt, der macht nicht anderen einfach nach, sondern der folgt dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es gibt einen Unterschied dazwischen, den Ungläubigen nachzuahmen und dem Besten der Gesandten zu folgen. Hayyakum Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allah khairan, Shaykhana. Barakallahu feekum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.